Das sind die Imagine Vibes 1998. Sie liegen unterm Sternenhimmel. Ihr ganzes Leben werden sie dort verbringen. Wach lieg ich da, hellwach in meinem Bett, mein Schlaf geraubt. Schreib ich meinen Text komplett, morgen ist es soweit, denn wir fahren ans Meer. Es wurde auch endlich Zeit, denn hier kann ich nicht mehr länger bleiben, denn ich brauche frische Luft. Zwar bin ich noch hier, doch schmecke jetzt schon den Duft von einer anderen Welt, wo das Meer an Lippen schält, Zeit sich anders verhält und das Leben sich nicht verstellt. Ich träume vom Strand, vom Meer und von den Sternen, weit ab von der Stadt, weit ab vom Modern. Ich hoffe, bald habe ich Zeit, neue Ideen zu finden. Freue mich darauf, an einem Ort zu entschwinden, an dem all das, was in der Stadt so abgeht, einfach nicht interessiert und einfach weiter weht. Ein paar Stunden noch, dann wird die Reise beginnen. Bald werde ich einige Zeit unterm Sternenhimmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel wiedersehen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel wiedersehen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben. Okay, die Reise beginnt und wir bewegen uns Richtung Ziel. Wie bei einer Befreiung lassen wir Druck aus und damit ziehen. Kaum angekommen waren wir auch schon am Strand. Doch es dauerte einige Zeit, bis ich das alles verstand, was dort alles anders war. Kein Stress, keine Hetze, so lange chillen, bis die Sonne die Haut langsam zerfetzte. Mit der Abrissan-Lotion ging das Nachtleben auf. Mit der Kühltasche unterm Arm ging es dann die Düne hinauf. Ich hörte das Meer und ich atmete tief. Die Milchstraße so klein, ein leichter Wind, der blies mir in mein Gesicht und ich spürte Magie. Ein perfekter Moment, ich vergesse ihn nie. Meine Sorgen sind fort, irgendwo in der Ferne. Ich blicke noch immer zurück, schaue tief in die Sterne und höre eine Symphonie an Tönen erklingen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel wieder singen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel wieder singen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesem Himmel verbringen. Mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben. Ich bin schon lange wieder da in der Zivilisation. Doch schaue ich zurück, beginnt meine Vision. Ich stehe auf meiner Düne, blicke weit raus aufs Meer. Ich breite meine Arme aus und drehe mich umher. Immer schwerer fällt es mir, das Gleichgewicht zu halten. Doch umso leichter könnte ich nun meine Gedanken entfalten. Ich falle in den Sand, es ist dunkel, es ist Nacht. Dieser Traum hält mich am Leben, dieser Traum hält mich wach. Ich schaue in den Himmel, sehe Sterne überall. Meine Gedanken bewegen sich nun schneller als der Schall. Fallende Sterne und ein Mond, der sich dreht, machen alles perfekt, was sich um mich bewegt. Ich erinnere mich an die Zeit, so wie sie damals war. Ich sehe mich vor Jahren, sehe, was damals geschah. Und mir wird klar, keine Zeit habe ich Besseres erzählt. Keine Zeit so perfekt wie der Moment erzählt. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesen Himmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesen Himmel wieder sehen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesen Himmel verbringen. Mein ganzes Leben, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben möchte ich unter diesen Himmel verbringen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesen Himmel wieder sehen. Mein ganzes Leben möchte ich unter diesen Himmel verschwinden.